was du jetzt willst. Glaub mir, wenn ich sag, dass du mit deinen Blicken killst. Du bist einfach zu süß, zu schön, echt kein Scheiß. Dein Anblick macht mich verrückt, geh nicht weg, komm, bleib. Nimm meine Hand, halt mich fest, ich tanz für dich. Lass mich nicht los, du bist nur noch für mich. Ja, mein Edelstein, mein ganz allein. Mach mit mir, was du willst, ich bin dein, so soll es sein. Wahnsinn, wie du bist, wie du dich mit mir gibst. Wenn ich in deinen Armen lieg und du sagst, ich liebe dich. Wie du mich küsst, so unglaublich sanft. Baby, komm, schäme dich nicht, komm, zeig mir, was du kannst. Du ziehst mich in der Bahn, es ist wie Achterbahn. Wir sind schon am Ziel, komm, lass uns nochmal fahren.